jetzt gibt's gute Musik. Hier nochmal die Telefonnummer 0800 220 5050. 1 live. Plan B. Playlist. Do you want Been told y'all this is cinema. I am on my Kubrick horn like a Spielberg, close to kind of far. Feeling awesome to be back in American all competition. Making what I wanna, that's a flex. Can't do what you wanna, ain't that a bitch? Slow up and know when it's your gun. Magic, I'm feeling my bones. Make them go down with them hums. Nah, I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby. I ain't riding no waves. Making my own way, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own way, baby. Surfing on my own way, baby. Surfing on my own way, baby. Surfing on my own way, baby. Surfing on my own wave. The industry's so full of shit. Welcome y'all to the enema. Nah, man, no subliminal. Cause they're insecure, they know who they are. Feeling awesome, let me back. In the American all competition. Everything that I do is a flex. If you don't get me, not my issue, bitch. Slow up, I know when the show gun. Got the magic in my palms, make them go dumb with them hums. Nah, I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby. I ain't riding no waves. Too busy making my own waves, baby.

1 live. Das Beste auf der Welt sind wir Menschen. Ja. Dies geht raus an jeden Pascha und Macho, der nachts nach Haus kommt, Abwasch macht und noch was kocht. An alle Kids, die dich in Straßen abziehen, dein Handy nehmen, dir aber die SIM-Karte lassen. Dies geht raus an alle Startup-Unternehmen, die aus jahrelanger Tradition bestehen. An die, die kein Symbol für ihre Liebe zur Musik wissen und dann doch ein Uniques und sie tätowieren sich einen Violinschlüssel. Dies geht raus an jeden Artist mit freshen Scheiß, der sein Praxissemester schmeißt und beab. Fick auf Record sein. Dies geht raus an dich, weil du schlau genug bist, dass du nun skippst. Denn das Beste auf der Welt sind wir Menschen. Und das Schlechteste der Welt sind wir auch. Bei den Tränen Will Smiths und all seiner Kids. Euer Hands in the motherfucking sky. Denn das Beste auf der Welt sind wir Menschen. Und das Schlechteste der Welt sind wir auch. Bei den Tränen Mutter Teresas und all ihrer Haters, treue Menschlichkeit in the sky, geht in Jiggy with it. Geht raus an alte Männer mit asiatischen Frauen, die ganz und gar nicht gekauft sind. Dies geht raus an U-Bahn-Schläger, die dich grundlos boxen, aber dann rechtzeitig aufhört zuzutreten. Dies geht raus an alle Punker, die irgendwann im Landtag im Anzug ganz plötzlich Kanzler. Dies geht raus an alle Gangster-Rapper, die im Endsemester über das Mensa-Essen mit den Mitstudenten lästern. Dies geht raus an alle Spielerfrauen, die nicht so hübsch, aber ziemlich schlau. Dies geht raus an alle Scheichs in Abu Dhabi, die nur einen Wagen haben und manchmal auch nur 25 tanken. Keep your head up. Das Beste auf der Welt sind wir Menschen. Und das Schlechteste der Welt sind wir auch. Bei den Tränen Will Smiths und all seiner Kids. Euer Hands in the motherfucking sky. Denn das Beste auf der Welt sind wir Menschen. Und das Schlechteste der Welt sind wir auch. Bei den Tränen Mutter Teresas und all ihrer Haters, treuer Menschlichkeit in the sky, geht in Jiggy with it. Be friends, put your head on my shoulder. heard you bought some land in Mexico. And I said, way to go, man. Cause whenever you meet Rome, remember who you there's know. A station playing rock and roll. So stay tuned in, stay tuned in. I will turn. Yeah. in Live. 1 Live. Attracted to boys in the hood, we pick you apart, girl. She like I'm Chief Keef, she like I'm tattooed, she like the roll leaf, she like I'm mad rude, talking about cash rules, taking selfies in the mirror, get the angle, make it clearer. That ain't perfect, girl, ain't no perfect world. Why we taking life so serious? The past is the past and it's old. The future is bright and it's bold. Bigger goals. Fairy tales, no wonder we're dreamers. Rejection, oh, very well. They didn't believe us. We made them believe us. You thought you ain't need us. How you gonna stop us now? The youth are the leaders. Innovators, they can't see it cause they imitate us. We made a lane of our own. We ain't assimilators. Now that a house is a home, we better renovate us. Color outside of the lines. So happy just to crawl across the land. Soon I'll be the best around. I'm gonna keep my plunder underground. Hard flesh, cold against the rain, just billowing around my brazen brain. Saw off all my stinking limbs, blood dripping down my sunken monkey chin. Baby, can you leave it in the distant past? Baby, can you leave it in the distant past? Countdown, but what's the gain? You and I, we shoot with broken arrows, but broken arrows, they won't break these chains. And I get the feeling that we're shackled out. We're shackled out. You're no good for me, no good. I get the feeling that we cover up. Bis dahin, ciao, ciao.